SWR 2 Eckpunkt. Im Eichborn Verlag ist in diesen Tagen ein Buch erschienen, das Furore zu machen verspricht. Ein Buch über Manieren, aber kein Benimmbuch, kein Kodex der feinen Kreise, sondern ein Sittengemälde der deutschen Gesellschaft. Der Autor des Buches ist ebenso interessant wie das, was er zu erzählen hat. Geschrieben hat das Manierenbuch der Deutsch-Äthiopier Asfas Hossein Aserate, Großneffe des Kaisers Haile Selassie, der 1974 durch eine Revolution gestürzt und umgebracht wurde. Asfa Hossein Aserate studierte in Deutschland und England Ethnologie und Geschichte und wollte schon lange ein Buch über Manieren schreiben. Jetzt ist es im Eichborn Verlag erschienen. Helmut Wöstmann liest aus den beiden Kapiteln »Warum Manieren« über Stil, Gewohnheiten und familiäre Herkunft. Mir scheint, als habe meine Erziehung von Kindesbeinen an kein anderes Ziel gehabt, als mich auf das vorzubereiten, was dann auch schließlich, von meinen Eltern allerdings weder gewünscht noch vorhergesehen, mein Schicksal wurde, ein Leben in Deutschland. Die Deutschen galten viel im Äthiopien des Kaisers Haile Selassie, der mein Großonkel war. Es war ihnen nicht vergessen, dass sie als eine der wenigen Nationen Äthiopien Beistand leisteten, als Mussolini das Land überfiel und Äthiopien sich vom Völkerbund im Stich gelassen sah. Vielen älteren Deutschen wurde der damals noch jugendliche Kaiser Haile Selassie zur vertrauten Figur, wenn er in der Wochenschau zu sehen war, wie er in der weißen Schama, unserem toga-artigen Nationalgewand, vor dem Völkerbund in Genf seine bewegenden, aber erfolglosen Reden hielt. Man vergisst angesichts des Elends, in dem mein Land nach der Revolution versunken ist, sehr leicht, welche Stimme der Kaiser von Äthiopien in den 50er und 60er Jahren im Konzert der Mächte besaß. Konzert klingt freilich zu harmonisch. Gemeint sind die gefährlich dissonanten, sich über Jahrzehnte hinweg nicht auflösenden Akkorde einer durch viele Stellvertreterkriege gekennzeichneten Friedenszeit. Und einem dieser Stellvertreterkonflikte ist Äthiopien dann schließlich auch zum Opfer gefallen. Aber bis es soweit war, drängten sich die Abgesandten der ganzen Welt am Hof des Kaisers. Und wir selbst waren, und dies betrifft auch meine Kindheit und Jugend, in der ganzen Welt als geschätzte und umworbene Gäste zu Hause. Es war für meine Eltern eine Selbstverständlichkeit, mich und meine 6 Geschwister auf ein Leben vorzubereiten, das im Umgang mit Ausländern bestehen würde. Deutsch war die Sprache, mit der ich als erster Fremdsprache aufwachsen sollte. Das Englische verstand sich von selbst. Und eine Fremdsprache kann man kaum nennen, was einen schon vor der Grundschule täglich umgeben hat. Am Kaiserhof von Addis Abeba lebte eine deutsche Familie, die dort seit langem einen gewissen Einfluss besaß. Aus Schwaben waren die Hals während der Regierung von Kaiser Theodoros in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts als Missionare ins Land gekommen. Das Christentum konnten sie uns christlichen Äthiopiern nicht mehr bringen. Aber was sie von europäischer Technik und Gesundheitswesen wussten, stieß auf großes Interesse. David Hall, der Sohn des Missionars, organisierte unter Kaiser Haile Selassie das Post- und Fernmeldewesen und wurde kaiserlicher Staatsrat. Seine Schwester Vera Schumacher, geborene Hall, war eine Freundin meiner Eltern. Sie war die erste Deutsche, die ich gesehen habe. Aus ihrem Mund habe ich die ersten deutschen Laute vernommen. Wie es immer in der Emigration geschieht, ich weiß, wovon ich rede, bewahrten die Hals in ihren Gedanken und Erinnerungen, ihren Gewohnheiten und Gebräuchen ein Deutschland, das zu ihrer Jugend gehörte. Und das war für uns Kinder der Inbegriff ihres Vaterlandes. Tante Vera war höflich bis zur Feierlichkeit, redlich bis zur Selbstaufgabe, ein wenig kühl, aber zuverlässig wie der Lauf der Sterne. Sie sprach gern Deutsch, und sie sprach es, wenn ich mir dieses Urteil erlauben darf, gut. Tante Vera war es auch, die meinen Eltern die österreichische Kindergärtnerin Luise Haunold vermittelte, die meine erste deutschsprachige Erzieherin wurde. Tante Luise verdanke ich meine erste deutsche Fibel und meine Liebe zu Vanillekipferln. Als einer der ersten Schüler trat ich 1955 in die soeben in Addis Abeba gegründete deutsche Schule ein, die mich nach im fernen Deutschland entwickelten Lehrplänen bis zum Abitur geführt hat. Eine bessere Vorbereitung für das Studium in Deutschland war nicht möglich. Und nun begannen auch die Reisen nach England, die mir die grandiosen, die hochherrschaftlichen Seiten der europäischen Kultur zeigten. England, das war für Leute wie meinen Vater immer noch das Empire, die glanzvolle Entfaltung einer Macht, die den halben Erdball umspannte. In Afrika und Asien schauten die gebildeten Schichten gebannt auf den englischen Lebensstil, die Organisation der englischen Politik, die so modellhaft erschien und die so unnachahmlich war, auf englischen Hochmut und englische Weltläufigkeit. Blieb bei so viel europäischen Einflüssen eigentlich noch Raum für Afrikanisches und spezifisch Äthiopisches? Man könnte meinen, nicht. Und als ich als junger Mann in Äthiopien lebte, fühlte ich mich von manchem, was ich dort als Volksbrauch mitbekam, so befremdet, wie vielleicht ein gleichaltriger Europäer es empfunden hätte. Ich erinnere mich eines feierlichen Besuches, den mein Vater den Ben Amir, einem im Westen Eritreas lebenden muslimischen Stamm, abstattete, bei dem ich ihn begleiten durfte. Beim Festmahl wurde uns dort die größte Köstlichkeit bereitet, die sich die Mitglieder dieses Stammes denken konnten. Ein gefülltes Kamel. In dem Kamel steckte ein Kalb, in dem Kalb ein junges Lamm, in dem Lamm ein Huhn und in dem Huhn ein Ei. Die Kunst des Tranchierens wurde hier ebenso hochgehalten wie am Hof von Burgund, wo es galt, einen vergoldeten Pfauen in 100 exakt gleich große Teile zerlegen zu können. Hier bei dem Kamel mussten die Schnitte so durchgeführt werden, dass auf jedem Teller, oder besser Pfannkuchen, der sowohl als Teller wie als Instrument diente, die Bissen zu fassen, von allen Fleischarten bis hinunter zum Ei ein Stückchen landete. Ich bewunderte zwar diese Kunst, aber sie war mir fremd und etwas unheimlich. Wie stark Afrika mich geprägt hat, ohne dass ich es mitbekam, habe ich erst im Exil begriffen. Der Umgang mit der Religion, der Respekt und die Verehrung in der Familie, das beglückende Erlebnis traditioneller Zeremonien, wie ich sie bei meinem Großvater Ras Kassa erlebt habe, der trotz seiner Machtfülle in mönchischer Askese lebte, die Freude über jede Art von Fest und das Rechnen in größeren Zeiträumen als der schnelle Epochenabfolge der Europäer gehören zu den Erinnerungen, die mich wie eine Nabelschnur mit meinem Geburtsland verbinden. In Deutschland wurde ich, wie mein Vater es sich vorgestellt hatte, Mitglied eines Studentenchors in Tübingen, des altehrwürdigen Chor Suevia, um den wirklich deutschen Stil mitzubekommen. Hier konnte ich viele Freundschaften schließen, die auch in schweren Zeiten standhielten. Und zugleich geriet ich mitten in die 68er-Bewegung hinein. Die äthiopische Revolution hielt mich dann in Deutschland fest. Ich studierte damals am Leo Frobenius-Institut in Frankfurt am Main Geschichte und Ethnologie und beschäftigte mich mit unveröffentlichten Schriften der äthiopischen Geschichtsschreibung. Mein Vater wurde kurz nach dem Sturz des Kaisers, ohne Urteil, welchen Gerichts auch immer, erschossen. Für meine Mutter und meine Geschwister begann eine über 15-jährige Gefangenschaft mit gelegentlich sehr trüben Aussichten, denn den 62 Männern, die mit meinem Vater zusammen erschossen worden waren, folgten, wie man heute weiß, noch Millionen Tote. Der alte Kaiser wurde gleichsam nebenbei mit seinem Kopfkissen erstickt. Man warf ihm vor, ein mittelalterliches Regiment geführt zu haben. Dies ist nicht der Ort, die Geschichte Haile Selassies aufzurollen, die ohnehin noch ihrer eingehenden Darstellung harrt. Nur eine Bemerkung sei hier gestattet. Es ist richtig, dass vieles an der Herrschaft des letzten äthiopischen Kaisers in die Welt des Mittelalters gehörte, aber gerade an diesen mittelalterlichen Elementen ist der Kaiser gewiss zu allerletzt gescheitert. Man müsste vielmehr sagen, er ist zu wenig mittelalterlicher Herrscher gewesen. Er versuchte, nach dem Vorbild Nerus oder Nkrumas oder Maos, einen modernen, industrialisierten Zentralstaat zu erzwingen und schuf damit in der äthiopischen Gesellschaft großen Konfliktstoff. Wie Äthiopien dann zu einer sowjetischen Kolonie unter einem besonders blutrünstigen Satrapen wurde, kann erst recht nicht mehr Gegenstand dieser Erklärungen sein, mit denen ich mich dem Leser vorstellen möchte. Die Brücken zurück waren abgebrochen und ich musste daran gehen, ein Land, das ich bis dahin als meine Schule angesehen hatte, zu meiner Heimat zu machen. Das Gefühl, mit dem ich nach langen Jahren meinen deutschen Pass entgegennahm, kann nur verstehen, wer schon einmal mit einem fremden Pass gelebt hat. Deutschland hat sich mir in den 35 Jahren meines Lebens hier, wie ich glaube, von allen erdenklichen Seiten erschlossen. Ich habe das Glück gehabt, Freunde in allen vorstellbaren Milieus der deutschen Gesellschaft zu finden. Ich habe das noch größere Glück gehabt, viele alte Leute kennenlernen zu dürfen, deren Erzählungen mir geholfen haben, das, was ich splitterweise von Deutschland erfuhr, in ein größeres Bild einzuordnen. Sehr langsam habe ich meine Verblüffung überwunden, als ich bemerkte, dass jenes Deutschland, das mein Vater und viele andere Deutschlandkenner in Äthiopien und ganz Afrika mit höchstem Respekt und Bewunderung betrachteten, sich selbst misstrauisch und kleinmütig sah. Klug aus den Deutschen zu werden, das ist nicht so leicht. Deutschland ist nicht nur ein Land vieler sehr unterschiedlicher Regionen, sondern auch vieler, überraschend vieler Individuen, die ich jedenfalls nicht auf einen nationalen Nenner bringen kann. Mit dem Gedanken, eine Betrachtung über deutsche und europäische Manieren zu schreiben, gehe ich schon eine Weile umher. Ich hatte mir sogar schon einen Zettelkasten angeschafft, in dem ich nach dem Vorbild der berühmten japanischen Hofdame Sei Shonagon zum Beispiel zusammentrug, was hässlich ist. Was war nach meinem Dafürhalten hässlich? Fremden Leuten ins Gesicht fassen, das Fernsehen laufen lassen, wenn Besucher den Raum betreten, Rotweingläser zu voll schenken, über sein Gewicht sprechen, in der Brusttasche ein Taschentuch aus demselben Stoff wie die Krawatte tragen, sich wundern, medizinische Ratschläge geben, wussten sie nicht, dass so viel Salz gesundheitsschädlich ist? Sich im Theater mit dem Rücken zu den Sitzenden durch die Stuhlreihe zwängen, mit nacktem Oberkörper am Esstisch sitzen, fremde Leute beim Abendessen fragen, glauben Sie an Gott? Es wurde mir sehr schnell klar, dass diese Liste, solange sie sich fortsetzen ließe, kein hilfreiches Konzept für ein Buch über die Manieren, wie ich es plante, barg. Ich wollte mich ja nicht als Arbiter Elegantiarum betätigen. Nichts wäre in der gegenwärtigen Verfassung der deutschen Gesellschaft lächerlicher, nichts vergeblicher. Ich habe deshalb auch keinen der vielen Ratgeber gelesen, die sich mit den Manieren befassen, obwohl viele davon gewiss sehr lesenswert sind. Die Leute fühlen offenbar ein gewisses Bedürfnis, sich über die Regeln der Verhaltensweisen in Gesellschaft zu unterrichten. Ist dieses Interesse nicht verblüffend? Man muss sich doch fragen, wer die Autorität sein soll, die über die Fragen der Manieren heute verbindlich Auskunft geben könnte. Eine Instanz, die in Deutschland den berechtigten Anspruch erheben dürfte, eine Aussage über die Manieren zu machen, gibt es nicht mehr. Manieren haben autoritären Charakter. Sie entziehen sich der Diskussion. Über Geschmack lässt sich nicht streiten, gehört zu den vielen Zitaten aus der Antike, denen aus Unkenntnis ihres Zusammenhangs ein falscher Sinn untergeschoben worden ist. Man kann über den Geschmack nicht etwa nicht streiten, weil er Privatsache ist und im Belieben des Individuums liegt, sondern weil es nur einen einzigen guten Geschmack gibt, der aber ist ein Axiom. Wer ihn in Frage stellt, zeigt nur, dass er diesen axiomatischen Charakter nicht verstanden hat und sich auf der Ebene der Rationalität mit dem Geschmack beschäftigt, anstatt auf der einzig angemessenen, in der deshalb vegetativen, selbstverständlichen Vollzugs. Die großen Lehrer der Manieren haben sich deshalb zu allen Zeiten niemals als Gesetzgeber verstanden, sondern als Deuter und Interpreten eines bereits vorliegenden, nach ihrer Vorstellung immer schon vorhanden gewesenen Korpus von Regeln, die mit anderen Grundsätzen aus der Kunst, der Philosophie und der Religion in Harmonie standen und noch in der kleinsten Geste mit dem Gesetz des ganzen Kosmos verbunden waren. Die dem eigenen Stande angemessenen Manieren wiesen dem Einzelnen seinen Platz in diesem Kosmos zu und machten ihn dadurch überhaupt erst zum Menschen. Erzogen werden, Manieren annehmen, das waren Menschwerdungsakte. An erster Stelle vermittelte die Familie die Manieren. In der Familie fand das Kind die ganze Welt beispielhaft abgebildet. Gottes Barmherzigkeit in der Mutter, Gottes Gerechtigkeit im Vater verkörpert, Vater und Mutter als König und Königin, Mann und Frau in beispielhafter Weise. Die Eltern waren durch ihren Stand geformt. Eine kollektive Formung, die schon deswegen nicht bezweifelt werden konnte, weil niemand daran dachte, seinen Stand zu verlassen. Erzieher wurden in der Neuzeit, für die der gesellschaftliche Wandel, der Ortswechsel vieler Menschen, der moderne Staat stehen, die großen Institutionen. Der Jesuitenorden, das preußische Militär. Man unterschätze aber auch nicht den Einfluss des englischen und des österreichischen Militärs auf die Manieren. Weiterhin könnte man die immer systematischer ausgebauten diplomatischen Dienste in der Prägung durch Talleyrand und den Fürsten Metternich nennen. Auf jeden Fall auch die englischen Public Schools und die Colleges von Oxford und Cambridge, die ihre Zöglinge im Punkt der Formgebung radikaler in die Zangen nehmen als jede andere Institution Europas. Nach einem Wort von Joubert ist die Grundlage der Manieren die katholische Liturgie. In diesem Sinne war jeder Ministrantenunterricht, der die kleinen Buben in den Ritus einführte, Unterweisung und Formung der Manieren. Wie weit die deutschen Höfe an der Ausbildung der schließlich nach ihnen benannten Höflichkeit beteiligt waren, wage ich nicht zu sagen. Wien hatte selbstverständlich großen Stil, Berlin viel weniger. Und die übrigen Höfe waren jedenfalls nicht mondän. Die Verhältnisse im 19. Jahrhundert waren überall bereits sehr bürgerlich, was teilweise übrigens sympathisch war, aber eben nicht stilbildend. Wenn wir uns die großen gesellschaftlichen Kooperationen von heute ansehen, erkennen wir leicht, dass sie von ganz anderem Charakter sind als die der Vergangenheit. Auch das, was sie als Stil vermittelt haben und vermitteln, muss deshalb etwas anderes sein. Die politischen Parteien und Gewerkschaften, gleichgültig ob demokratischer oder diktatorischer Tendenz, haben sämtlich versucht, bis tief ins Familienleben der Staatsbürger hineinzuwirken. Und sie müssen das auch tun, denn im Kampf um die Zustimmung gilt es, Bindungen zu begründen, die über die bloße Befürwortung des Parteiprogramms weit hinausgehen. Die öffentliche Schule hat einen allumfassenden Anspruch auf die Erziehung der Kinder angemeldet, die sich nolens volens in die Hände des Staates und der von ihm propagierten Pädagogik begeben müssen. Die großen Unternehmen haben in der Arbeitszivilisation Staaten im Staat gebildet, die alle Betriebsangehörigen einem eigenen, allumfassenden Firmenstil unterwerfen. Statt einer maßgebenden Capital du Monde ist der Großstadtlebensstil selbst für kleine Gemeinden verbindlich geworden, während zugleich immer riesigere Städte den wesentlichen Teil der Bevölkerung jedes Landes anziehen. Hier ist Deutschland sogar eher untypisch, mit seinen beinahe über die ganze Fläche des Landes verstreuten mittelgroßen Städten. Warum ist es derart machtvollen Körperschaften, die jeden unserer Zeitgenossen auf die eine oder andere Weise fest in ihrem Griff halten, trotz vielfacher Versuche nicht gelungen, in Bezug auf den Umgang der Menschen miteinander verbindliche, von jedermann akzeptierte Manieren hervorzubringen und sie im öffentlichen Bewusstsein zu verankern? Eine Erklärung unter vielen möglichen mag eine in der gesamten Geschichte neuartige Erscheinung sein: die Erfindung des Privatlebens. In Afrika und Asien kann man, wenn die Verhältnisse nur genügend rückständig sind, immer noch beobachten, was ein ungeteiltes Leben, die Existenz aus einem Guss bedeuten kann. In der vorindustriellen Welt gab es kein Privatleben, das Leben war immer öffentlich. Niemand konnte allein sein, wie heute jeder Mann und jede Frau, die allein in ihrer kleinen Wohnung leben und nach der Arbeit die Tür hinter sich schließen. Eine Aufteilung des Lebens in einen öffentlichen und einen privaten Teil mit unterschiedlichen Verhaltensweisen, Kleidungsutensilien, Sprachstilen, womöglich sogar Denkstilen, ist erst in der westlichen industriellen oder postindustriellen Massengesellschaft möglich geworden. Damit ist es den stilbildenden großen Korporationen aber auch verwehrt, mit ihrer Formation in das Privatleben einzudringen. Gegenüber dem enormen mentalen Druck des Lebens in der Öffentlichkeit, dem er sich beugen muss, setzt der Zeitgenosse seine Hoffnung auf die verschließbare Tür seiner Wohnung. Noch nicht einmal die Diktatoren des Jahrhunderts konnten ihm hierhin folgen, obwohl doch schon bald ein Radio dort stand. Im Privatleben verliert der Zeitgenosse seinen Beruf, seinen Stand, jede Art von Verpflichtung. Die Freiheit, die die Demokratie allen verheißen hatte, ist im Privatleben zu Hause. Die Freiheit ist die Freizeit. Hier gilt kein Gesetz und keine Regel. Selbstverständlich hat doch diese Regellosigkeit alsbald einen äußerst geregelten, durch einen überall verbreiteten Freizeitstil gekennzeichneten Charakter angenommen, aber dieser Charakter ist sehr weit von dem entfernt, was man mit Manieren bezeichnen würde. Manieren gelten in dieser Freizeitzone des Privatlebens sogar als Last und Bedrückung, der, nach der Arbeitswoche zu entkommen, man sich für berechtigt hält. Die Demokratie in Europa ist die Geschichte eines gigantischen, in der Geschichte der Menschheit einzigartigen ökonomischen Erfolges, der mit einem für Europa ebenfalls neuartigen Verlust an Macht und politischen Einfluss einherging. Die modernen Europäer teilen das Schicksal Venedigs nach der Entdeckung Amerikas. Sie sind reich, aber der Takt der Musik wird anderswo angegeben. Und es bewahrheitet sich, dass der Mensch für ökonomische Gaben nicht lange dankbar ist. Der Luxus wird selbstverständlich, umso mehr als der neue europäische Luxus mit heizbaren Swimmingpools und Garage für den Zweitwagen keinerlei Charme besitzt. Was die Europäer besitzen, sind nicht die Berge aus Gold, die Eldorado zum Ziel der Abenteurer machten. Ein Swimmingpool für jedermann ist ein beinahe erreichbares Ziel. Der Kapitalismus hat das Märchenland des Karl Marx, in dem der Überfluss herrschte, in greifbare Nähe gerückt. Man ahnt, wie es aussehen könnte. In manchen Gegenden der Erde ist es bereits verwirklicht, mit dem Ergebnis, dass sich alle Leute von Geist in Regionen flüchten, die von diesem Ziel so weit wie irgend möglich entfernt sind. Das Grab Christi zu befreien, konnte über Jahrhunderte die Herzen der Armen und der Reichen mit wilden Träumen und der Bereitschaft zu äußersten Opfern erfüllen. Der Traum vom heizbaren Swimmingpool bewegt die müden Hinterteile schon heute nicht mehr 10 unbezahlte Schritte über die Straße. Es wäre vollkommen falsch, aus dieser grundsätzlichen Missvergnügtheit gegenüber der Demokratie auch nur die bescheidenste Tendenz einer Sehnsucht nach anderen Zeiten, gar Vergangenen, ableiten zu wollen. Keiner derjenigen, die den Enthusiasmus für die Demokratie verloren haben, wünscht sich eine andere Welt ernsthaft herbei oder zurück. Es ist wie mit einem 50-Jährigen, der schlecht gelaunt und halb ungläubig von seinem leidenschaftlichen Betragen von vor 30 Jahren hört und doch keinen Tag noch einmal erleben möchte. Manieren schön und gut, aber welche? Der Aufsteiger hat ein Gerücht gehört, schlimmer als schlechte oder gar keine Manieren seien die falschen. Was ihn seine Eltern gelehrt haben, sind vermutlich die falschen. Ein Gespenst geht um in der klassenlosen Gesellschaft Deutschlands, die Angst, für kleinbürgerlich oder spießig gehalten zu werden. Alles, nur das nicht. Wer sind denn nun diese gefürchteten Kleinbürger, die Klasse, zu der niemand gezählt werden möchte? Wenn man nach einem möglichst grundsätzlichen Maßstab Ausschau halten wollte, könnte man vielleicht sagen, die Kleinbürger bilden die Klasse, die weder befiehlt noch dient. Wer diese Definition zulässt, wird sich womöglich verblüfft die Augen reiben. Gibt es nach ihr eigentlich überhaupt noch etwas anderes als Kleinbürger? Befehls- und Gehorsamsverhältnisse gibt es nur noch beim Militär und in der religiösen Hierarchie. Bei den Beamten wird ihr Abbau mit Energie betrieben. Alle übrigen Leistungsverhältnisse sind privatrechtlich oder arbeitsrechtlich geregelt, nach dem Prinzip von gegenseitigen Forderungen aus einem Vertragsverhältnis. Die Lebensformen gleichen sich immer mehr an. Die Ein-Kind-Ehe, die Drei-Zimmer-Wohnung, später das Vororthäuschen mit dem Grillplatz im Garten, Büro und Urlaub, schließlich das gepflegte Seniorenstift und ein Grab, das eine Art Wiederholung des längst schon wieder verkauften Vorgartens ist. Das sind die Lebensumstände des Elektromonteurs und des Feuilleton-Redakteurs, des Augenarztes und des Immobilienmaklers, des Prokuristen und des Studienrates. Das so geführte Leben muss wahrlich kein schlechtes Leben sein. Es ist eine Torheit, von interessanteren Lebensumständen größere Höhen und gefährlichere Tiefen der Empfindung zu erhoffen. Dies sei nur vor dem Hintergrund bemerkt, wie schändlich und beschämend der Vorwurf der Kleinbürgerlichkeit in einer Welt empfunden wird, die beinahe vollständig dem kleinbürgerlichen Erscheinungsbild und der kleinbürgerlichen Wirklichkeit entspricht. An diesem Zustand soll, und kann nun gar nichts geändert werden. Auch der Aufsteiger hat kein anderes Ziel, als das kleinbürgerliche Lebensideal in größerem Rahmen fortzusetzen. Sie hörten eine Lesung aus dem jetzt im Eichborn Verlag in der Reihe Die andere Bibliothek erschienenen Buch Manieren von Asfer Vossin Aserate, 380 Seiten zum Preis von 27,50 €. Es sprach Helmut Westmann.